Jesus allein soll mein Herze nur haben, Jesus allein nur soll er drinnen sein, denn seine Liebe mich tröstet und labet, sie gibt der Seele nur Ruhe allein. Nichts soll ich sorgen und nichts soll ich klagen, Jesus allein nur ist all mein Begehr. Er meine Sorgen gelobt hat zu tragen, bringt mich zur Ruhe, mag stürmen auch sehr. Jesus allein nur kann retten von Sünden, er nur allein kann die Seele befreien. Wunderbar ich seine Liebe empfinde, Balsam des Friedens ins Herz gießt sie ein. Nichts soll ich sorgen und nichts soll ich klagen, Jesus allein nur ist all mein Begehr. Er meine Sorgen gelobt hat zu tragen, bringt mich zur Ruhe, mag stürmen auch sehr. Jesus allein soll mein Leben gehören, er ist mein Kreuzgang und ich bin die Braut. Ihm will ich dienen und nichts soll mich stören, lohnen wird erst dem, der hier ihm vertraut. Nichts soll ich sorgen und nichts soll ich klagen, Jesus allein nur ist all mein Begehr. Er meine Sorgen gelobt hat zu tragen, bringt mich zur Ruhe, mag stürmen auch sehr. Jesus allein wird nach Kämpfen und Streiten sicher mich führen dem Himmelreich zu, wo ich dann ewig darf sein, ihm zur Seite, Frieden genießen und ewige Ruhe. Nichts soll ich sorgen und nichts soll ich klagen, Jesus allein nur ist all mein Begehr. Er meine Sorgen gelobt hat zu tragen, bringt mich zur Ruhe, mag stürmen auch sehr.